500 Jahre Fundsachen 1492. Eine Entdeckungsreise in 6 Kapiteln von Peter Michel Ladiges. 3. Kapitel Go West oder Ein jüdischer Korsar wird Admiral des Ozeanischen Meeres. Der 2. August 1492. Morgen geht die Fahrt ins Ungewisse los. Eine Stunde vor Mitternacht ist die Zeit für Christobal Colón gekommen. Ist die Zeit für die Juden abgelaufen? 3 Monate hatte man ihnen in Kastilien und Aragon gelassen, die Taufe anzunehmen oder aus dem Land zu gehen. Exodus aus Sepharad. Die sephardischen Juden auf der iberischen Halbinsel waren keine Minderheit. In Toledo, in Cordova und anderen Städten war die Hälfte der Bevölkerung jüdisch. Und keine Fremden im Land. Länger als alle anderen waren sie in Sepharad ansässig gewesen. Vor den Römern, vor den Goten, vor den Arabern. Jetzt dies. Exodus. Verfügt in den Königreichen Kastilien und Aragon durch Fernando und Isabel. Auf die sie gesetzt hatten, zu deren Verbindung sie diplomatisch und finanziell entscheidend beigetragen haben. Konkret betroffen sind von dem Edikt etwa 300.000 Personen. Seit den Pogromen 1391. Tod oder Taufe. Seit den systematischen Zwangstaufen Anfang des 15. Jahrhunderts waren 70-80% der sephardischen Juden zum christlichen Glauben konvertiert. Das sind die Conversos, die Neuchristen, die Maranen. Seit 10 Jahren war in Kastilien die Inquisition am Werk. Inzwischen in Aragon auch. Aber all der Aufwand war vergebliche Liebesmüh, wenn nicht der weitere Umgang der neuen Christen mit den alten Juden ein für allemal unterbrochen wurde. Eine Ausweisung der nicht zur Taufe bereiten Juden war das Praktischste. 83 hatten die Könige auf Drängen der Inquisition die Austreibung der ungetauften Juden aus Andalusien verfügt. Gern haben Fernando und Isabel solche Maßnahmen sicher nicht ergriffen. An ihrem ambulanten Hof wimmelte es nur so von Juden und Conversos. König Fernando wurde sogar eine jüdische Großmutter nachgesagt. Die berühmte jüdische Großmutter. Das wurde auch von Hitler erzählt. Don Isaac Abravanel, der von Anfang an Colons Indienprojekt unterstützte und befürwortete. Internationaler Finanzier und Unternehmer, orthodoxer Bibelkommentator und humanistischer Intellektueller. Seit einigen Jahren im Dienst der Könige und verantwortlich für die Steuereinnahmen aus den gesamten südlichen Provinzen. In Zusammenarbeit mit Don Abraham Senior, der ebenfalls für Colons Projekt eintrat. Der dafür gesorgt hatte, dass die Ehe zwischen Fernando und Isabel zustande gekommen war. Der die wichtigsten Finanzen des jungen Staates betreute. Beispielsweise als Schatzmeister der Santa Hermandad. Eine Art Privatarmee der Könige, finanziert durch die Städte zur Erhaltung der Ordnung auf den Landstraßen. Ein Posten, den ein Jude gar nicht bekleiden durfte. Den ein christlicher Strohmann übernahm, während Don Senior die Geschäfte führte. Prunkvoll in Seide gekleidet, lief er herum mit schwerer goldener Kette im Geleit seiner 50 Negersklaven und 30 Maultiere. Don Senior war von sämtlichen Restriktionen, Kleidung und anderes betreffend befreit. Abraham Senior war Rab de la Corte, höchster Vertreter aller jüdischen Gemeinden bei Hof. Für die Juden kam die Sache wieder einmal wie aus heiterem Himmel. Obwohl schon seit Jahren alles offensichtlich darauf hinauslaufen musste. Die Einrichtung der Inquisition, die Vertreibung aus Andalusien Anfang der 80er Jahre. Die Könige wussten sehr wohl, was sie an den Juden hatten. Die beträchtlichen Sondersteuern aus den jüdischen Gemeinden. Die wichtige Rolle, die Juden im gesamten wirtschaftlichen und kulturellen Leben ihrer Länder spielten. Der Versuch in Andalusien hatte gezeigt, dass die Konsequenzen nicht so katastrophal waren, wie befürchtet. Im Geschäftsleben sprangen die Genuesen und die Florentiner ein. Die steckten schon lange und engagiert in den Geschäften von Lissabon, Sevilla und Valencia. Vor allem die Medici. Ihr Vertreter in Sevilla war Juanotto Berardi. Über ihren Mann in Lissabon, Bartolomé Marchioni, lukrativ am Handel mit Sklaven aus Afrika beteiligt. Ihn unter Vertrag zu nehmen, hatte Lorenzo Medici seinen jungen Mann Amerigo Vespucci nach Sevilla geschickt. Berardi streckte Colón dessen Beteiligung am kastilischen Indienunternehmen vor. Die beiden schlossen eine Kompanie. Colón würde im Gegenzug bei den Königen, seinem Partner, das Handels- und Versorgungsmonopol für die neuen Inseln und Länder verschaffen. Wenn er welche findet. Woran offenbar gar kein Zweifel bestand. Die Verluste an Steuereinnahmen durch die Ausweisung der Juden konnten die Könige sicher ausrechnen. Ob die wirtschaftliche und allgemeine Krise, die Ärzte zum Beispiel, sich auch diesmal würde verkraften lassen, konnte keiner sagen. Selbstverständlich nahmen sie an, dass der größte Teil der Betroffenen im Land bliebe und sich taufen ließe. 180.000 gingen, 120.000 blieben. Abraham Senior blieb. Ihm konnten die Könige wirklich nicht entbehren. Mit seiner Familie und der seines Schwiegersohns Meir Melamed ließ er sich taufen. Die Könige sollen Druck auf ihn ausgeübt haben und Isabel gedroht, die Maßnahmen bei der Vertreibung zu verschärfen, sollte er nicht in ihren Diensten bleiben und sich der Taufe widersetzen. Am 15. Juni 92 findet in Guadalupe die Taufe in großer öffentlicher Zeremonie statt. Taufpaten sind Fernando und Isabel, Kardinal Pedro González de Mendoza und der päpstliche Nuntius. Abraham Senior nimmt den Namen Fernando Núñez Coronel an. Ein paar Tage später werden er und sein Schwiegersohn zu Stadträten von Segovia und Mitgliedern des Kronrats ernannt. Abgesehen von weiteren Ämtern. Don Isaac Abravanel ließ sich nicht taufen und ging nach Neapel. Er übernahm bei König Ferrante dieselben Geschäfte, die er schon in Kastilien verwaltet hatte. Das Königreich Neapel war damals der ganze halbe Stiefel südlich von Rom. Nach Ferrantes Tod, 94, blieb Abravanel bei dessen Sohn und Nachfolger Alfonso. Dadurch geriet er in den Schlamassel der Eroberung Neapels durch den König von Frankreich. Bei der Plünderung der Stadt soll seine wertvolle Bibliothek restlos zerstört worden sein. Isaac Abravanel flüchtet mit der königlichen Familie nach Messina, aber kehrt nach Alfonsos Tod und nach Abzug der Franzosen im folgenden Jahr nach Apulien zurück. Endlich findet er Zeit, sich vorwiegend seinen schriftstellerischen Arbeiten zu widmen. Kommentare zu Büchern der Heiligen Schrift und Auseinandersetzungen mit dem jüdischen Denken seiner Zeit. Sein Interesse konzentriert sich auf die Texte der Propheten. 1503 bringt König Fernando die Krone von Neapel unter seine Herrschaft. Abravanel lässt sich auf Rat seines Sohnes Leon Ebreo in Venedig nieder. Bis zu seinem Tod, 1509. Hauptthema seiner Schriften ist das Schicksal des Volkes Israel im Licht der prophetischen Texte. Wie es in seiner Zeit sich darstellt. Das Überleben im Exil. Das baldige Kommen des Messias. Die göttliche Vorsehung. Was haben die Propheten zur Geschichte der sephardischen Juden zu sagen, von denen in den letzten 4-5 Generationen die Mehrzahl abtrünnig wurde? Sie verleugneten den Herrn. Wenn es auch unter Zwang geschah. Mehr oder weniger Zwang. Isaac Abravanels Urteil über die Conversos, die Maranen, ist streng. Apostaten, Heretiker, Epikureer. Brut von Missetätern, entartete Kinder, sündiges Volk, Widersacher Gottes, schlimmer als Goyim, Abfall. Den Vorwurf der Inquisition, die neuen Christen hielten insgeheim an ihrem alten Glauben fest, weist er als Hirngespinst zurück. Im Gegenteil. Erst mit der Verfolgung durch die Inquisition und angesichts des Todes seien einige wenige sich ihres unrechten Tuns bewusst geworden und zum Herrn zurückgekehrt. In den 20 Jahren seit Beginn der Inquisition in Sevilla, 1480, wird praktisch der gesamten Bevölkerungsgruppe jüdischer Conversos in Kastilien und Aragon der Prozess gemacht. Maximal 7.000 von den Inquisitoren zum Feuertod Verurteilte sollen in dieser Zeit auf den Scheiterhaufen gestorben sein. Knapp 1% der verfolgten Gruppe. Die meisten ließen sich mit der Heiligen Römischen Kirche versöhnen und nahmen die öffentliche Bußleistung beim Auto de Fe auf sich. Diesen spektakulären Schauspielen heiligen Glaubens. Beispielsweise Sevilla am 17. Juli 1491. Das ist gut ein Jahr vor der Vertreibung. Ein halbes Jahr, bevor Colón das königliche Einverständnis zu seinem Indienprojekt erhält. 625 Penitenzen und 32 Verbrennungen. Unter den Penitenten ist der Aragonese Luis de Santángel. Generalschatzmeister der Krone von Aragon und besonderer Günstling und intimer Ratgeber von Fernando und Isabel. Einer der einflussreichsten und mächtigsten Männer am Hof. Er stammte von den Chinillos aus Calatayud. Sein Großvater Atharias Chinillo konvertierte zum Christentum und nahm den Namen an, den auch er jetzt trug. König Fernando nennt ihn seinen geliebten Freund. Was ihn nicht vor der Verurteilung durch das Inquisitionsgericht schützt. Für Großinquisitor Torquemada waren die Sünder alle gleich. Auch unter seinen Vorfahren sollen Conversos gewesen sein. Luis de Santángel muss im San Benito, dem offiziellen Büßerhemd aus grobem Leinen mit Andreaskreuz und aufgemalten rot-gelben Flammen und Teufelsfratzen auf den Knien, mit der kiloschweren Büßerkerze in den ausgestreckten Händen über die Straßen Sevillas auf die Plaza de San Francisco zur Versöhnung kriechen. Luis de Santángel gehörte mit Gabriel Sánchez, Juan Cabrero und Alfonso de la Cavalleria zum engsten Kreis einflussreicher aragonesischer Höflinge in höchsten Stellungen, die von Anfang an Colons Projekt aktiv unterstützten. Gerade gegen ihre Familien geht die Inquisition mit besonderem Eifer vor. Die weitverzweigte Familie der adligen Santángels wird zum Teil regelrecht ausgerottet. Ihrer Reichtümer beraubt. Luis de Santángel kommt mit der öffentlichen Penitenz davon. Seiner Initiative bei Isabel im allerletzten Moment. Als Colons Projekt schon endgültig abgelehnt scheint. Ist es zu verdanken, dass er schließlich doch noch das königliche Plazet erhält. Im Verein mit Fray Diego de Deza übrigens. Dem im späteren Großinquisitor, dem kurz vor seinem Tod dann selber vorgeworfen wurde, ein heimlicher Jude zu sein. Der die Sache Colons in allen Phasen vorangetrieben hatte und auch dafür gesorgt, dass die Könige dem Genuesen während seiner 7 Jahre Antichambrierens in Kastilien gelegentlich ein wenig finanziell unter die Arme griffen. Erzieher des Kronprinzen, Bischof von Salamanca, mit einem Lehrstuhl für Theologie an der dortigen Universität. Und Gabriel Sánchez wiederum war Luis de Santángel dabei behilflich, die Beteiligung der Krone an Colons erster Westfahrt zu finanzieren. Aragonesische Höflinge aus Converso-Familien im Dienst der Krone von Kastilien. Auch gegen Gabriel Sánchez wurden durch das heilige Offizium schwere Beschuldigungen vorgebracht, denen in seinem Fall die Inquisition nicht nachging und den unbehelligt ließ. Aber die systematische Verfolgung der Familien Sánchez, Santángel und de la Cavalleria dauerte noch bis in die nächste und übernächste Generation. Luis de Santángel bekam 97 von König Fernando per Verfügung für alle Zeiten zugesichert, dass weder er noch irgendeiner seiner Nachkommen, aus welchen Gründen noch immer, je vor ein Inquisitionsgericht gestellt werden können. Das Vertreibungsedikt. Offiziell aufgehoben in Spanien 1967. Das derselbe königliche Sekretär unterzeichnet, der die Verträge mit Colón abschließt. Setzt als letzten Termin für die Juden den 31. Juli 1492. Tatsächlich aber wird es der 2. August. Wie es zu dieser Terminverschiebung gekommen ist, lässt sich nicht feststellen. Der 2. August 92 fiel auf den 9. Tag des jüdischen Monats Av. Es ist der Tag der Trauer um den zerstörten Tempel. Am Vorabend des Exodus. In Kastilien und Aragon hatten die Nichtjuden und die Juden zu lange miteinander gelebt, als dass die einen von den Festen der anderen nichts gewusst hätten. Jedem damals muss das Zusammentreffen der Daten als Zeichen und Bedeutung aufgefallen sein. Dass die Könige mit der Terminverschiebung eine derartige Aufwertung des Ereignisses für die Juden überhaupt gestatteten. Vielleicht sahen sie die Geschichte genauso. Am 2. August, eine Stunde vor Mitternacht, durfte bei Todesstrafe kein ungetaufter Jude mehr seinen Fuß auf Land der Könige von Kastilien und Aragon haben. Sie mussten die Landesgrenzen überschritten haben oder in einem für sie bestimmten Hafen, Barcelona, Valencia, Cádiz und so weiter, an Bord ihrer Schiffe gegangen sein. Auch die Mannschaften der drei Schiffe Colons in Palos mussten das. Für eine Stunde vor Mitternacht hatte Colón den Beginn der ersten Wache angesetzt. Obwohl erst am nächsten Morgen eine halbe Stunde vor Sonnenaufgang mit der Flut aufgebrochen werden konnte. Bemerkenswert ist das schon. Und am Nachmittag dieses 2. August? Des Tags der Trauer über die Zerstörung des Tempels am Vorabend des Exodus. Wird Luis de Torres, ein Jude, der Colón auf seiner Fahrt als Dolmetscher für Arabisch begleiten soll, in der Kirche von Palos getauft. Zusammen mit den Mannschaften der drei Schiffe nimmt er im Anschluss daran, wie bei Seeleuten vor einer Fahrt immer, das Abendmahl. Taufe und Abendmahl zelebriert Fray Juan Pérez, Franziskaner aus dem Klösterchen La Rábida, eine halbe Stunde von Palos zum Meer hin, wo Seefahrer gern gesehene Gäste waren. Fray Juan Pérez hat Colón während der 7 Jahre in Kastilien bei seinem Unternehmen beratend und praktisch zur Seite gestanden. Hat für Colón die Verträge mit den Königen ausgehandelt. Fray Juan Pérez war einmal Beichtvater der Königin gewesen. Und La Rábida, ursprünglich ein Kloster, das dem Templerorden gehörte. Auch zu den Vorfahren der La Cavalleria zählten Templer. Deren Orden in Portugal nach der Auflösung im Christusorden seine Nachfolge fand. Unter dessen Leitung wiederum die gesamten portugiesischen Expeditionen entlang der afrikanischen Westküste und zu den Inseln im Atlantik unternommen wurden. Zur schrittweisen Erschließung des Seewegs nach Indien um die Südspitze Afrikas herum nach Osten. Cristoforo Colombo stammt aus Genua. Sein Vater Domenico ist noch nicht in der Stadt geboren und kommt erst als 16-Jähriger dorthin. Er betreibt Tuchweberei und genießt offensichtlich einiges Ansehen innerhalb und außerhalb seiner Zunft. Der Sohn Cristoforo geht früh zur See. Mitte der 60er Jahre. Also mit 14 oder 15. Lernt das Mittelmeer kennen. Wohl meist auf Handelsschiffen, aber auch als Korsar. Jedenfalls brüstet sich der Admiral später einmal, König Fernando gegenüber, mit Künsten seiner Schiffsführung in Diensten des guten Roi René von Anjou. Im Krieg gegen den König von Aragon, Fernandos Vater. Damals war der junge Colombo gerade 21 Jahre alt. Er befährt auch das östliche Mittelmeer bis zur Insel Chios, die unter der Verwaltung von Genuesen stand. Er arbeitet für die großen Handelshäuser seiner Stadt. Spinola di Negro Centurione. 10 Jahre lang lernt er das Mittelmeer kennen. Dann geht er hinaus auf den Atlantik. Colons Seefahrerkarriere wirkt im Ganzen betrachtet wie Punkt für Punkt genau nach Plan. Systematisch. Zentrum der atlantischen Seefahrt und Drehscheibe zum Mittelmeer ist damals selbstverständlich Lissabon. Wer in der Seefahrt Karriere machen will, geht nach Lissabon. Colombo nimmt sich vorher den nördlichen Atlantik vor. 76 schifft er sich auf einem genuesischen Konvoi nach Bristol ein. Der Konvoi kommt nicht nach Bristol, sondern wird beim Kap San Vicente, an der Südspitze der Iberischen Halbinsel, von französischen Korsaren überfallen. Doch er setzt so schnell wie möglich seine Reise nach Bristol fort. Im Februar 77, schreibt er, fuhr ich 100 Leguas über die Insel Thule hinaus. Also müsste er wohl bis Grönland gekommen sein. Er sammelt Beobachtungen und Informationen über die Verhältnisse im Nordatlantik. Im Frühjahr ist er zurück in Lissabon. Dort hat Bruder Bartolomeo inzwischen ein Geschäft mit Seekarten aufgemacht. Die beiden halten sich mit dem Zeichnen und Verkauf von Karten ganz gut über Wasser. Die unablässig steigende Nachfrage konnte gar nicht befriedigt werden. Das Geschäft mit den Karten bietet gute Gelegenheit zu Kontakten mit Leuten aus Theorie und Praxis. Cristóbal Colomb, wie er jetzt heißt, pflegt weiter seine Beziehungen zu den genuesischen Handelshäusern und ihren Vertretern in Lissabon. Er scheint bei ihnen einiges an Vertrauen zu genießen. Im Sommer 78 übernimmt er von Paolo Di Negro einen Auftrag der Centurione zum Einkauf und Transport einer Ladung Zucker von Madeira nach Genua. Immerhin ein Geschäft von beachtlicher Größenordnung. September 79 ist er wieder in Lissabon. Zu dieser Zeit lernt er Filipa Muniz e Perestrello kennen. Er soll ihr beim Besuch der Messe in der Kapelle des Convento dos Santos begegnet sein. Eine Art mondänes Pensionat für höhere Töchter der portugiesischen Aristokratie. Der Besuch der Kapelle stand der Öffentlichkeit frei. Noch vor Ende des Jahres heiratet der genuesische Seefahrer, inzwischen 28 Jahre alt, in einer der feinsten Adelsfamilien Portugals ein. Für seine Karriere genau das Richtige, zur richtigen Zeit. Die Munisch kamen aus der Algarve und Felipas Großvater hatte noch mit Dom Henrique bei Ceuta gekämpft. Die Perestrello stammten aus einer alten Adelsfamilie Piacenzas, den Palestrelli. Vor einem Jahrhundert waren sie nach Lissabon ausgewandert. Sie hatten aktiv mit der Seefahrt zu tun und waren an den Unternehmungen Dom Henriques beteiligt. Als Ritter des Christusordens, wie Felipas Vater Bartolomeo. Er erhielt von Dom Henrique die Insel Porto Santo als Lehen. Inzwischen war er schon seit 20 Jahren tot. Aber die Familie war auch verwandt und verschwägert mit Familien von Conversos. Der gesamte portugiesische Hochadel war verwandt und verschwägert mit Familien von Conversos. Für den noch nicht 30-jährigen Genuesen war diese Heirat ein Geschenk Gottes. Das junge Paar lebt zunächst auf Porto Santo, wo Sohn Diego geboren wird. Und später in Funchal auf Madeira. Aus der Sicht der atlantischen Seefahrt sitzt Colomb da wie die Spinne im Netz. Mit einem Schritt ist der Genuese in den erhabensten Kreisen der portugiesischen Seefahrerelite gelandet. Als Angehöriger der Familie Perestrello hat er sogar freien Zugang zu den Geheimarchiven der Krone. Er lernt Bartolomeo Dias, Vasco da Gama, Martin Beheim kennen und die jüdischen Wissenschaftler Mestre Rodrigo und Josef Ficinio, einen Schüler von Abraham Zacuto. Sie machen neue Berechnungen astronomischer Tafeln und entwickeln ein Instrumentarium zur Navigation auf der Südhalbkugel. Colomb fährt 2-3 Mal mit hinunter an die Guinea-Küste und stellt in San Jorge da Minha gemeinsam mit Ficinio Stern- und Sonnenstandsbeobachtungen an. Vor allem lernt er die ihm neue navigatorische Erfindung der portugiesischen Seefahrer kennen. Die Volta. Die Windverhältnisse vor der Westküste Afrikas auf der Heimreise hatten sie einfach dazu gezwungen. Raus aufs Meer. Die Volta ist die große Wende. So weit hinausfahren, bis das Gebiet eines anderen Windes erreicht ist, der wieder an Land zurückbringt. Colomb gehen die Windsysteme im Atlantik auf. Windsysteme, die ihm erlauben, nach Westen zu segeln, bis er auf Land trifft und auf einem nördlicheren Kurs wieder zurückzukehren. Das ist seine Entdeckung. Colombs Route der ersten Reise wird 400 Jahre lang der vorgeschriebene Weg der Schiffe bleiben. Bis der Dampf den Wind als Antriebsmittel ersetzt. Die von Colomb aus seinen Erfahrungen gewonnene Route funktioniert nur von den Kanaren aus. Das ist sein Geheimnis. Aber seit dem Friedensvertrag von 79 gehörten die Kanaren der kastilischen Krone. Hat er vielleicht der portugiesischen Krone sein Projekt nur pro forma vorgeschlagen? Colomb jedenfalls unternimmt nach der Ablehnung beim König von Portugal keine weiteren Anstrengungen. Er zeigt kein bisschen von der unendlichen Geduld, die er in den 7 Jahren seiner Wartezeit in Kastilien aufbringt. Felipa ist gestorben und nichts hält ihn mehr in Lissabon. Im Sommer 85 kommt er in Begleitung von Sohn Diego mit dem Schiff in Palos an. Gleich um die Ecke in Huelva lebt Felipas Schwester Violanta Munisch mit Ehemann Miguel Mulliard, einem flämischen Kosmografen. Bei ihnen wird Sohn Diego untergebracht. Violanta Munisch, wie sie in Kastilien heißt, ist eine Person, die Colomb sein Leben lang außerordentlich geschätzt hat. Sie und ihre Tochter Ana verfügten über einigen Einfluss bei Hof und genossen die uneingeschränkte Gunst von Don Alvaro von Portugal, dem Präsidenten des Kronrats, einem Verwandten von Königin Isabel, die ihn während ihres Krieges mit Portugal nach Kastilien geholt hatte. Colomb richtet sich zur Planung seines Unternehmens zunächst einmal bei den Franziskanern von La Rábida ein, wo Frei Juan Pérez ihn in strategischen Fragen zur Realisierung des Projekts berät und die entscheidenden Kontakte herstellt. Sie gehen einen indirekten Weg. Sie versuchen nicht etwa, das Projekt den Königen als Vorschlag zu unterbreiten. Aber sie machen nachdrücklich darauf aufmerksam. Als erstes wendet Colomo sich an Don Enrique de Guzmán in Sevilla. Herzog von Medina Sidonia und mit 10 bis 15 Millionen Maravedis pro anno reichster Mann der spanischen Länder. Reicher als die Könige. Zu seinen Vorfahren gehörten Conversos und Conversos und Juden fanden in Krisenzeiten auf seinen Besitzungen immer Unterkunft und Schutz. Der Herzog geht bereitwillig auf das Projekt des Genuesen ein und ist bereit, ihm eine kleine Flotte auszurüsten. Aber, und wenn auch nur aus Gründen der Form, möchte er seine Könige um ihre Zustimmung bitten. Dazu kommt es allerdings erst gar nicht, da der Herzog sich mit seinem alten Feind, dem Grafen von Cádiz, einen unschönen Auftritt liefert und von den Königen aufgefordert wird, Sevilla zu verlassen. Für Colomo war der Versuch ein Schlag ins Wasser. Der nächste Schritt führt ihn zu Don Luis de la Cerda. Herzog von Medina Celi, Jahreseinkünfte zwar nur rund 8 Millionen Maravedis, aber Besitzer einer Handelsflotte von an die 80 Schiffen. Don Luis ist begeistert. Von dem Mann und von seinem Projekt. Unnötig zu betonen, dass auch de la Cerda die üblichen familiären und freundschaftlichen Verbindungen zu Juden und Conversos hatte. Colomo lebt eine Weile auf dem herzöglichen Landsitz in Puerto Santa Maria, Cádiz gegenüber am Festland. Schon liegen 3 Schiffe auf der Werft, die Ausrüstung wird besorgt, Mannschaften engagiert. Dann schickt der Herzog zur Königin, um sie über sein Vorhaben zu unterrichten. Reichtum und Ruhm Kastiliens weiter zu mehren. Isabel, den Kopf voll vom Krieg gegen die Mauren in Granada, findet die Idee ganz exzellent und kann dem Herzog nur noch gutes Gelingen wünschen. In diesem Moment greifen Kardinal Pedro González de Mendoza und Bischof Diego de Deza ein. Die Königin dürfe sich glücklich schätzen, Menschen in ihrem Reich zu haben, die zu solch heroischen Werken fähig seien. Doch ein Unternehmen dieser Art muss eine Angelegenheit der Krone bleiben. Coloma bekommt einen liebenswürdigen Brief der Königin. Er möge sich unverzüglich an den Hof begeben und über sein Projekt berichten. Am 1. Mai 86 ist Audienz im Alcázar von Córdoba. Colom gibt seiner Sache etwas Relief durch heilsgeschichtlichen Hintergrund. Ophir, Salomos Gold und die Befreiung Jerusalems. Isabel ist ganz weg von diesem beeindruckenden Mann, der in derartigen Zusammenhängen denkt. Aber Colom hatte auch abgesehen von der Bibel kaum irgendetwas gelesen. Selbst Marco Polo kannte er nur vom Hören sagen. Er wusste aufgrund seiner praktischen Erfahrungen und Kenntnisse, dass es im Westen des Ozeanischen Meers in absehbarer Entfernung Inseln und Festland geben musste. Und er wusste, wie er dorthin und wieder zurückkommen würde. Aber gerade das durfte er auf keinen Fall sagen. Natürlich war ihm die ptolemäische Weltkarte bekannt. Aber gerade über die Inseln und die Ostküste eines Landes, von denen er redete, gab es bei Ptolemäus nichts zu erfahren. Die Audienz endet mit der Entscheidung, zunächst einmal durch eine Kommission ein wissenschaftliches Gutachten erarbeiten zu lassen. Aber Colom darf sich als in den Dienst der Könige aufgenommen betrachten. Die erste Etappe ist geschafft. Colom bleibt in Córdoba und findet freundliche Aufnahme in einem Kreis von Leuten, die im Haus der Beatriz Enriquez de Arana zusammenkommen. Sie soll um ein paar Ecken mit Großinquisitor Roquemada verwandt sein. Sie und ihre Freunde sind Conversos. Darunter Pedro de Arana, ihr Bruder. Kapitän eines Schiffs auf Colons dritter Reise. Diego de Arana, Cousin zweiten Grades von Beatrice. Mit auf der ersten Reise und als Befehlshaber des Forts La Navidad auf Española mit 38 Mann zurückgelassen, aber noch vor Colons Rückkehr Ende 93 mit der gesamten Besatzung von Inselbewohnern getötet. Und Juan Sanchez. Als Schiffsarzt ebenfalls mit auf der ersten Reise. Conversos, in diesem Fall nicht als Förderer, sondern als Gefolgsleute. Beatriz wird Colons Geliebte. Im Spätsommer 88 kommt der gemeinsame Sohn Hernando unehelich zur Wett. Das Gutachten der Kommission lässt auf sich warten. Die Könige interessiert ausschließlich die Beendigung des Kriegs mit Granada. Es zieht sich. 90 verbringt der ambulante Hof einen Teil des Jahres in Sevilla. Endlich legt die Kommission ihr Gutachten vor. Unbedingt die Finger von der Sache lassen. Die Könige darauf an Colón, machen Sie sich keine Gedanken über das Gutachten. Nur im Augenblick ist wirklich nicht der rechte Zeitpunkt. Reden wir darüber, wenn Granada gefallen ist. Am 2. Januar 92 ist es soweit. Der letzte maurische Herrscher von Granada, Boabdil, übergibt in feierlicher Prozession den Königen die Schlüssel der Alhambra. Die Antwort, die Colón bekommt, ist ein endgültiges Nein. So jedenfalls soll es gewesen sein. Der enttäuschte Genuese schon abgezogen, Isabel noch einmal richtig von Luis de Santángel bearbeitet, Geld und gute Worte und so weiter, und dann zu guter Letzt doch noch das königliche Ja. Worüber ist da eigentlich in den 6 Jahren seit der Audienz in Córdoba geredet worden? Ob die Erde rund sei? Doch wohl kaum. Colons Projekt war schließlich auch nicht der erste Versuch einer solchen Fahrt in den Westen des Ozeanischen Meers. Seit den 50er Jahren hatte die portugiesische Krone wenigstens 6 solcher Unternehmungen die Lizenz erteilt. Aber immer ohne finanzielle Beteiligung der Krone. Und nur mit der Zusage, im Erfolgsfall die gefundenen Länder und Inseln dem Finder als Lehen zu überlassen. Einen solchen Vertrag wie den Colons mit den Königen hatte es noch nie gegeben und würde es auch nie wieder geben. Er verlangte allein die Schaffung von 3 neuen höchsten Staatsämtern mit Erbfolge. Eines Admirals des Ozeanischen Meers. In allen Privilegien und Rechten dem Großadmiral von Kastilien gleichgestellt. Eines Vizekönigs und eines Generalgouverneurs der in Besitz genommenen Länder und Inseln mit dreimaligem Vorschlagsrecht bei allen Ämterbesetzungen. Die Könige sehen sich veranlasst, in einem längeren einleitenden Diskurs über das von Gott gegebene königliche Recht und die Weitergabe von Macht Begründungen zu liefern. Was Colón da bei den Königen rausgeholt hat, ist abenteuerlicher als seine Reise. Ganz abgesehen von der Verleihung des erblichen Adelstitels und den Ansprüchen auf einen beachtlichen Teil der aus den neuen Ländern und Inseln fließenden Gewinne. Im Voraus urkundlich festgelegt als juristisch einklagbare Rechtstitel. Verglichen mit dieser Leistung war die Reise ein Kinderspiel. Sie hörten 500 Jahre Fundsachen 1492, eine Entdeckungsreise in 6 Kapiteln. Drittes Kapitel, Go West, oder ein jüdischer Korsar wird Admiral des Ozeanischen Meeres. Es sprachen Charles Wirz und Matthias Ponier. Text und Regie Peter Michel-Ladiges. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks mit dem Sender Freies Berlin